Wir waren gerade aus Tibet zurückgekehrt und lasen uns in Shanghai durch die Zeitungen der letzten Wochen. Der vollmatzelste, wo hätt sie doch Katrina, Katrin. Der vollmatzelste, wo hätt sie noch Christina, Christin. Die Jungste ist ja noch zu klein. Die Jungste ist ein Bild so schön, ein Rosenknopf so fein. Interessant. Hören Sie zu, Hedge. Ja? Berlin. Zum 105. Geburtstag des Feldmarschalls Grafen Helmut von Moltke geruhte seine Majestät der Kaiser bei einer Feierstunde im Weißen Saal des Schlosses folgenden Trinkspruch auszubringen. Das Pulver trocken, das Schwert geschliffen, das Ziel erkannt, die Kräfte gespannt und die Schwarzsee verbannt. Mein Glas gilt dem deutschen Volk in Waffen. Das deutsche Heer und sein Generalstab. Hurra, hurra, hurra. Ob sie ihn inzwischen vielleicht doch noch ausgetauscht haben? Befullmatzt und so blieb vor die Tür. Katrina, Katrin. Befullmatzt, weide, wo hätt's ihn noch? Christina, Christin. Die Jungste ist ja noch zu klein. Die Jungste ist ein Bild so schön, ein Rosenknopf so fein. Professor van Dusen trifft Kaiser Wilhelm. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Friedrich W. Bauschulte war Professor van Dusen. Den Hutchinson Hedge sprach Klaus Herm, Kaiser Wilhelm II. Und sein Double Gustav Stiefel, Horst Bollmann. In weiteren Rollen hörten sie Viola Sauer, Wolfgang Kondrus, Peter Schiff, Hans-Joachim Grubel, Hermann Ebeling, Andreas Hanft und Otto Czarski. Ton und Schnitt Rainer Czekalski und Ingeborg Görgner, Regieassistenz Dörte Stölting, Regie Rainer Klute.